Dieses Lied ist für Nicola Sacco und Bart Vanzetti, zwei amerikanische Arbeiterführer. Sie hatten Streiks organisiert und Demonstrationen gegen die Herrschaft des Kapitals. Deshalb sollten sie beseitigt werden und man klagte sie an wegen Mord, den sie nie begangen hatten. Trotzdem wurden sie zum Tode verurteilt. Hunderttausende in allen Ländern der Welt gingen gegen dieses Unrechtsurteil auf die Straße, streikten und forderten die Freilassung von Sacco und Vanzetti. Zwar konnte der Mord nicht verhindert werden. Am 22. August 1927 wurden Sacco und Vanzetti auf dem elektrischen Stuhl zu Tode gefoltert. Aber der Kampf der internationalen Bewegung zur Befreiung der beiden Arbeiterführer öffnete Millionen die Augen über den wahren Charakter des kapitalistischen Systems und seiner Justiz. Sacco und Vanzetti blieben Kämpfer bis zum letzten Augenblick. Aus dem Gefängnis heraus forderten sie zu weiteren Aktionen auf. Sie wussten, weshalb sie hingerichtet werden sollten und starben als Opfer des internationalen Befreiungskampfes. Euer Kampf, Nicola und Bart, brannte weit und wurde fanal, brannte rot und wurde zum Schrei, gebt Sacco und Vanzetti frei. Und der Schrei lief rund um die Welt, und im Kampf hat jeder gefühlt, diese Kraft, die hinter euch steht, die Kraft der Solidarität. Diese Kraft, Nicola und Bart, sie ist heute mächtig und stark. Und sie hat Millionen erfasst, wie blutig auch der Feind sie hasst. Euer Kampf, Nicola und Bart, und auch dein Kampf, Angela. Euer Kampf wird weiter.